Herrlichkeit erfüllt alles. Deine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Deine Herrlichkeit erfüllt unser ganzes Sein. Oh, wir öffnen uns weit für dich, Herr. Oh, mach dich mal ganz weit für ihn. Herr, wir machen uns ganz weit für dich. Wir machen uns ganz weit, oh, für deine Schönheit, für deine Herrlichkeit, für deine Kraft, für deinen Sieg, für deine Stärke. Für alles, was du bist, Herr. Wir nehmen dich auf. Herr, wir atmen dich ein. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Herr, jede Sekunde, jede Minute, jeden Tag. Und danke, Herr, dass du uns so viel gibst, dass unser Becher überfließt. Oh, danke, Herr. Du salbst unser Kopf mit Öl und unser Becher fließt über. Oh, sieh dich, dass du wie dieser Becher bist. Und du fließt über von Gott. Du fließt über in seiner Schönheit und Klarheit und Kraft und Gegenwart. Herr, danke, dass wir Überfließer sind, Überfließer. Danke, Herr, dass du uns nicht nur so ein bisschen füllst, sondern ganz, ganz, ganz, ganz füllst, ganz, ganz. Oh, danke, dass so viel da ist, dass wir es überall weitergeben können. Danke, Herr, dass wir nicht auf Sparflamme leben, sondern dass wir im Überfluss leben. Du bist gekommen, Herr, um uns Leben zu geben, und zwar Leben im Überfluss. Herr, wir nehmen das auf, dieses Leben im Überfluss, Herr. Du bist schon in uns und wir nehmen das wirklich, Herr, von dir heute Abend, diesen Überfluss. Er möchte dir wirklich Überfluss geben. Aber weißt du, nimm diesen Überfluss für jeden Bereich in deinem Leben. Nimm für jeden Bereich. Oh, für jeden Lebensbereich. Überfluss in deiner Ehe. Überfluss in deiner Familie. Überfluss in Finanzen. Überfluss in deiner Beziehung mit Gott. Oh, Halleluja. Danke, Herr, dass wir Überfluss haben mit dir. In der Beziehung mit dir und mit den Menschen. Und mit allem, was wir brauchen, Herr. Danke, Herr, dass du kein geiziger Gott bist. Oh, Halleluja, sondern dass du es liebst, auszuschütten. Ich empfinde, da ist noch so viel da, was der Herr ausschütten möchte. Nimm es, nimm es, nimm es. Nimm, sag mal, ich empfange, ich empfange, ich empfange, Herr, ich empfange, Herr, ich empfange, oh, ich empfange, Herr. Ich empfange, ich empfange, ich empfange, ich bin ein offenes Gefäß. Ich empfange von dir. Freude im Überfluss. Oh, Freude im Überfluss. Oh, Gott ist ein freudiger Gott. Gott ist ein fröhlicher Gott. Wusste, der lebt in dir. Also lebt die Freude Gottes in dir. Und sie ist übernatürlich. Es ist völlig egal, welche Umstände du hast. Diese Freude ist immer da. Oh, Halleluja. Du kannst sie entfachen im Glauben und sagen, ja, ich freue mich am Herrn. Ich freue mich am Herrn. Ich freue mich am Herrn. Oh, sag doch mal, ich freue mich an dir, Herr. Ich freue mich an dir, Herr. Ich freue mich an dir, Herr. Ich freue mich an dir. Ich freue mich an dir. Ich freue mich, sag es, ich freue mich an dir. Gib Durchbruch. Ich freue mich an dir. Ich freue mich an dir. Ich freue mich an dir. Ich freue mich an dir. Ich freue mich an dir. Ich freue mich. Auch hier im Livestream. Sagt es mit uns zusammen. Ich freue mich an dir, Herr. Ich freue mich an dir. Ich freue mich an dir. Ich freue mich an dir. Und Geister von Depression gehen und von Trostlosigkeit. Die verlassen dich. Denn die Freude am Herrn, sie ist stark und sie ist deine Stärke. Halleluja. Shaka laka rapa shaka. Shala bara shaba sando. Go shaka da da da. Oh, danke, Herr, für dein Leben, das drüber ist. Drüber. Danke, Herr, für dein Leben wie im Himmel, so auf Erden. Danke, Herr, dass du uns ein Leben wie im Himmel so auf Erden gegeben hast. Und wir weigern uns, irgendetwas anderes anzunehmen und darunter zu leben, sondern danke, dass der Himmel auf Erden in alle unsere Lebensbereiche jetzt fließt. Nimm mal das im Glauben, Herr, der Himmel kommt auf die Erde in allen meinen Lebensbereichen. Überall kommt der Himmel rein. Oh, er kommt direkt, real in alle meine Lebensbereiche. Der Himmel kommt sein Leben und sein Leben durchströmt dich jetzt. Halleluja. Jede Zelle wird gesund. Deine Gedanken werden gesund. Halleluja. Leben kommt, Tod weicht. Oh, danke, Herr, für dein Leben. Und wir loben dich, Herr. Du bist so wunderbar. Du bist so wunderbar. Du bist so wunderbar. Und weißt du, in dir, wenn er in dir lebt, bewegt sich nichts anderes als sein Leben. Und du lässt nichts anderes zu als sein Leben in dir. Halleluja. Danke, dass wir uns entscheiden können. Du hast schon und dem Volk gesagt, ihr könnt euch entscheiden zwischen Leben, oder Mose hat das dem Volk gesagt, entscheide dich zwischen Leben und Tod. Und wir können das Leben oder den Tod wählen. Und Gott hat das gesagt. Genau, und Herr, wir sagen heute, wir wählen wirklich das Leben. Wir wählen das Leben. Wir wählen das Leben. Sag mal, ich wähle das Leben. Ich wähle das Leben. Ich wähle das Leben in jedem Bereich meines Lebens. Ich wähle das Leben. Und alles in mir, ich bin wie ein grüner Baum, der an Wasserbächen steht, der im Wort Gottes, Halleluja, in ihm gewurzelt ist und dessen Wurzeln tief runtergehen und der immer Wasser hat und dessen Laub nicht verwelkt. Halleluja, sondern es ist immer grün. Du bist dieser grüne Baum, der am Wasser steht. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Jesus. Und er seine Kraft zieht aus dem Heiligen Geist, aus dem Wasser Gottes, aus seinem Strom. Danke, und Heilung fließt. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Wenn du noch irgendwo Heilung brauchst, einfach nimm dir das gerade. Nimm dir das gerade für deine Seele, für deinen Körper. Danke, Herr, dass jetzt gerade Heilung fließt. Gerade jetzt Heilung fließt. Ich setze es überall frei. In Jesu Namen, überall fließt jetzt Heilung. Oh, danke, Jesus, überall. Danke, Herr. Verspannung gehen, Probleme gehen in jeglicher Hinsicht, in Jesu Namen. Halleluja, der Strom Gottes da reinkommt und alles geht weg, alles, ja, weicht, was nicht das Leben Gottes ist. Danke, Herr, weil dein Leben viel stärker ist, Herr. Wir danken dir, dass dein Leben Überhand und Übermacht hat und stärker ist als alles andere. Danke, Herr, dass du uns stark gemacht hast. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Wir preisen dich, Jesus, der die Fülle ist. Oh. Und der besser ist, als wir es jemals uns vorstellen können. Danke für deine Liebe. Und danke noch für Zuteilung. Ich finde, da sind immer noch Zuteilungen. Einfach streck dich nochmal aus, Herr. Danke für Zuteilung, wirklich jetzt aus dem Himmel. Danke für Zuteilung für jeden Einzelnen. Oh, danke für Zuteilung an Weisheit, an Erkenntnis, an Furcht des Herrn. Halleluja, Zuteilung. Zuteilung deiner Berufung zu laufen. Zuteilung, Zuteilung. Halleluja. Danke, Jesus, danke für Zuteilung. Wir empfangen sie, Zuteilung, frische Zuteilung, frische Zuteilung, frische Zuteilung. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Jesus. Oh, danke, dass Neues in unser Leben kommt, Neues. Da kommt Neues, da kommt Neues durch diese Zuteilung in dein Leben. Erwartet es konkret, erwartet es konkret, diese Zuteilung, die jetzt kommt. Wir preisen dich, wir preisen dich, wir preisen dich. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Oh ja, und diese Zuteilung gehen jetzt weiter, wenn wir das Wort hören. Also nimm alles auf, aber mach dich weit. Erwarte, dass Gott zu dir spricht. Erwarte nicht menschliche Worte, sondern zieh es raus aus jedem, dass du echt empfängst, direkt von Gott. Halleluja. Amen. Wer beginnt? Andreas, yeah, gib uns das Wort. Gott ist gut. Ja, Gott ist gut. Weißt du, ich habe heute so festgestellt, ja, was habe ich festgestellt? Dass es gar nicht viel braucht, gell? Ja, es braucht gar nicht viel. Gott irgendwie, es steht auch irgendwo im Wort, verachte die kleinen Anfänge nicht. Ja. Und bei Gott fängt es oft ganz klein an, ja. Wenn du so überlegst, ja, wo Jesus gezeugt wurde durch den Heiligen Geist, das war eine menschliche Eizelle und eine göttliche Samenzelle und das war nicht viel. Aber es hat die ganze Welt errettet, ja. Ja, Jesus hat die ganze Welt gerettet, ja. Jeder, der das Bild kann das haben. Einfach ein kleiner Anfang, ja. Auch du warst ein kleiner Anfang irgendwann. Nur ein Gedanke Gottes und deine Mutter und dein Vater kamen zusammen und dann kamst du hervor, ja. Was für eine gewaltige Schöpfung, ja. Was für eine gewaltige Schöpfung. Sag's mal zu deinen Nachbarn, du bist eine gewaltige, gewaltige Schöpfung. Gewaltige Schöpfung. Ja. Ja, und er hat das gefällt euch nicht, das gefällt euch ja. Ja. Ja, mir gefällt es auch. Mir gefällt es auch. Ja, und das ist ein Potenzial. Weißt du, Gott hat so viel Samen in dich hineingelegt. Ganz viele Samen, musst du dir so vorstellen, wie Samen, die er einfach hervorsprossen lassen will. Weißt du, einfach hervorsprossen lassen will. Ja, und wenn der Heilige Geist kommt, ist es manchmal auch nur ganz sanft, ja, ganz sanft, aber es verändert dein Leben. Weißt du, wenn der Heilige Geist kommt, wenn der im Tagesablauf irgendwo auf dich kommt, ja, oder in dich kommt und du gefüllt wirst, ist manchmal nur eine Kleinigkeit, aber es ändert alles. Es ändert alles, ja, es ändert alles, ja. Wenn du morgens aufstehst und denkst an deinen Tag und was kommt und was dir droht für Unheil, keine Ahnung, was du denkst, was du für Sorgen wälzt morgens, wenn du aus dem Bett fällst, ja, weißt, und dann eine kleine Berührung, ja, mit Gottes Wort oder mit seinem Geist und alles ändert sich, weißt du, dein ganzes Denken wird neu ausgerichtet, ja, eine kleine Berührung von Gott, ja. Eine kleine Berührung, ja, und ja, er krempelt alles um, weißt du, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ja, das Salz, ja, das ist, du machst Prisen an die Suppe dran, 1, 2, 3 Prisen und dann schmeckt es, ja, ja, und von dir brauchst du vielleicht auch nur eine Prise an deiner Arbeitsstelle und es wird alles verändert, ja. Eine Prise beim Aldi oder beim Lidl, ja. Du kommst rein und bist die Prise vom Herrn, die hineinweht, ja. Es gab früher mal so eine, das kam mir heute Mittag so plötzlich, ich dachte, ich will mehr von Gott. Da fiel mir diese Werbung ein, ja. So eine Spinatwerbung war das, ja. Magst du Spinat? Ja, ich finde es grauenhaft, aber da war dieses grüne Zeug. Da war diese Werbung und die hat immer gesagt, und da kommt ein Plupp hinein, ein kleiner Plupp, ja, dieser Spinat mit dem kleinen Plupp, ja. Und das kann man dann so, weißt du, du bist auch, vielleicht kommt dir dein Leben auch manchmal wie so ein Spinat vor, ne? Und da kommt ein kleiner Plupp, Heiliger Geist, ein kleiner Impuls von Gott, eine kleine Berührung von Gott und du wirst völlig umgekrempelt. Dein Umfeld, die ganze Atmosphäre ändert sich. Da gibt es in der Sixtinischen Madonna dieses Sixtinische Kapelle, dieses gewaltige Gemälde von Michelangelo, glaube ich. Ja, mit diesem Mensch und Gott, der den Finger ausstreckt, weißt du, du brauchst manchmal nur eine kleine Berührung von Gott, ja. Ja, sagen wir, Herr, ich will mehr von dir. Weißt du, manchmal kannst du es vielleicht auch gar nicht verkraften, wenn du mehr kriegst, ja. Vielleicht hätte auch erstmal eine kleine Berührung. Ich sage nicht, ich strecke mich auch schon immer nach mehr aus, aber bei Gott, wenn der kommt, es ändert alles, ja. Wenn er da ist, weißt du, Mose hat gesagt, Herr, wenn du nicht dabei bist, wenn dein Angesicht nicht dabei ist, dann lass uns nicht hinaufgehen, weißt du. Er hat das gelernt, weißt du. Musst dir vorstellen, bei Mose, der hat diese ganzen Wunder vollbracht vor dem Pharao mit den Schlangen, mit den Fröschen und ja, ihr wisst es alles selber, ja. Und er hat das alles erlebt, ja. Und in der Wüste hat er an den Stein geschlagen und da kam Wasser raus und hat das ganze Volk ernährt, ja. Weißt du, Gott macht den Unterschied. Ja, David war glaube ich, steht irgendwo ein großer Mann. Ja, und dieser 3 Meter Goliath. Und weißt du, du musst nicht groß sein, ja, du musst auch nicht stark sein, aber dieser Samen Gottes in dir, weißt du, dieser Samen des Heiligen Geistes ist in dir und der macht den Unterschied, weißt du, dieser Samen ändert diese Welt, weißt du, dieser Samen ändert dieses Deutschland, ja, unsere ganze Nation durch diesen Samen, weil wir sind ausgesät, ja? Wir sind in diese Welt gesät, ja, wir sind in diese Welt gesät, um den Unterschied zu machen, ja, und nicht aus unserer Kraft, sondern aus Gott heraus, weißt du, es ist aus Gott heraus, ja. Ich weiß nicht, ob er dich groß von dir was braucht, aber du musst einfach da sein, weißt du. Manchmal, bei mir ist es immer so, ich stehe, meine ich, Gott mehr im Weg rum. Ne? Ich sage, Herr, mach du einfach, ich halte mich da jetzt raus. Ich halte mich raus. Ja, das ist eine gute Entscheidung. Ja, du hältst dich einfach raus und lässt Gott machen. Ja, du lässt ihn einfach machen, weil er macht den Unterschied. Er macht den Unterschied. Ja, ja, wenn auch egal was für Situationen kommen. Ja, ich habe es mir jetzt angewöhnt, immer zu sagen, Herr, mach du das. Ja, das ist mir zu hoch, weißt du. Das ist mir keine Ahnung. Ja, ist mir zu anstrengend oder keine Ahnung. Ja. Aber Gott macht es, weißt du, er ändert die Situation. Du bist manchmal völlig, oder ich bin überfordert, wenn irgendwelche Sachen auf mich einsprechen. Ja, da musst du dich drum kümmern, da musst du dich drum kümmern und das musst du machen und jenes musst du machen. Und dann kriegst du 3 Anrufe und ich sage, hast du das schon gemacht und hast du dies schon gemacht? Und ich sage, Herr, übernimm, ja. Herr, übernimm, ja. Ein bisschen Gott ändert die Situation. Ein bisschen Gott ändert dein Umfeld. Ein bisschen Gott ändert dein Schicksal, weißt du, es ändert dein Schicksal, wenn du Gott in deinem Leben hast oder hast du ihn nicht in deinem Leben, ja, und das ist schon gut, sich zu bekehren, aber du brauchst doch Gott in deinem Leben, ja, wenn du nur bekehrt bist und sagst, ja, jetzt bin ich gerettet und jetzt mache ich mein Ding und du gehst, ja, das ist nicht schön, ne, das ist nicht schön, ja, du brauchst Gott in dein Leben und das macht den Unterschied und da spielt es keine Rolle, ob du viel hast oder wenig hast, Hauptsache du hast Gott, ja, und wenn du unter der Brücke schläfst. Hauptsache, du stehst mit Gott. Ein bisschen Gott in deinem Leben macht den Unterschied, ja. Ein bisschen Gott in deinem Leben macht den Unterschied in deiner Familie. Ein bisschen Gott in deinem Leben macht den Unterschied in deiner Gemeinde, weißt du. Ein bisschen Gott in deinem Leben macht den Unterschied in unserem Land, ja. Es macht den Unterschied, ja. Es macht den Unterschied. Es macht den Unterschied. Hat mich so berührt, der Pfarrer, hätte ich mal gesagt, der Kanzler Merz da, wo er da diesen Tränenausbruch, das ist ja durch die Medien durchgegangen mit dieser Synagoge in München, die sie da wieder eingeweiht haben. Ja, das war berührend. Ich fand es berührend, ja. Aber Weißt du, jede Träne von Gott, weißt du, jede Träne von Gott, ja, oder die du vergießt für unser Land oder die du siehst in unser Land, ja, jedes Herzblut, sag ich mal, was du reinsiehst in andere Menschen, ja, das bringt vieltausendfach Frucht. Es bringt einfach Frucht, ja. Auch wenn du es jetzt noch nicht siehst, auch wenn du es vielleicht in deinem Leben gar nirgends siehst und erst im Himmel siehst, aber es bringt Frucht, weißt du. Wenn Gott durch dich wirken darf, bringt es Frucht, ja. Da kommt der Samen hervor, ja. Und das eigene wird immer weniger und es kommt immer mehr Gott hervor, ja. Und wenn es nur ein bisschen erstmal ist am Anfang und wenn es ganz klein ist am Anfang, aber es wird größer und größer und größer und ändert alles. Es ändert alles. Gott macht den Unterschied. Amen. So cool, Gott macht den Unterschied. So einfach und doch so tief, ne? Wir brauchen einfach unseren wunderbaren Herrn und Gott. Weißt du, je mehr wir erkennen, dass wir ohne ihn hilflos sind, umso besser geht es uns. Weißt du, warum ich jetzt lache? Weil dazu Demut gehört. Es ist einfach so, mit Gott geht es einfach besser. Ohne ihn wird es wüst und leer. Ne? Und mit ihm ist alles voller Freude, ist alles lebendig, ist alles munter. Und ich hatte während, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, hatte ich plötzlich wie so ein Flash, wo ich mich sah, oder das war wie so ein Flash, wo ich auf einmal, ich wusste es ja schon, aber das war wie wenn es Gott mir ins mein Herz gepflanzt hätte heute Abend. Ich bin gerecht gemacht. Ich habe mich gesehen in einem weißen Gewand und es ging wie so ein Pfeil in mein Herz, ja. Ich bin völlig rein, ich bin völlig sauber. Weißt du, und das wissen wir ja mit unserem Kopf, dass Gott uns gerecht gemacht hat, dass wir sündlos sind. Aber das ist die Wahrheit, wir stehen, wir können aufrecht und mit Jubel vor unserem Herrn stehen. Wir brauchen uns nimmer schämen zu ihm, weil Jesus hat dich erlöst, er hat dich frei gemacht. Und du darfst jederzeit auf Gottes Ressourcen, auf seine Hilfe zurückgreifen. Du musst dich nicht mehr schämen, du musst dich nicht mehr verstecken. Weil er hat dich gerecht gemacht, er sieht dich durch Jesus hindurch. Oh, ist das nicht genial? Keine Angst mehr vor Gott zu haben, sich nicht mehr verstecken zu müssen, sich nicht mehr schlecht fühlen zu müssen, nicht mehr falsch fühlen zu müssen, nicht mehr zu sagen, ich armer, unwürdiger Sünder. Weißt du, natürlich machen wir Fehler in unserem Fleisch und natürlich gehen wir zu Gott und bitten ihn um Verzeihung und er vergibt uns gern, das steht in seinem Wort, vergibt uns und reinigt uns von jeder Schuld. Aber du darfst aufrecht und mit Jubel, weißt du, aufrecht, nicht so gebückt, Hilfe, was kommt jetzt für ein Schlag, sondern aufrecht, ja Herr, ich bin da, ja Herr, was machen wir heute, was hast du heute vor, was hast du heute geplant, wo geht's heute lang, wo hilfst du mir heute, was soll ich heute tun, sag mir aufrecht, Herr, aufrecht, oh Herr, ich liebe dich einfach, ich liebe dich, ich preis dich, ich lobe dich, was für ein wunderschöner Tag. Mit dir gemeinsam. Oh. Mann, hast du ein schönes Leben bekommen. Wow, weißt du, jeder Tag ein Tag voller Glück. Wir müssen nur unsere Augen erheben, nicht auf den Boden gucken, wo es wuselt von Würmern und Umständen und sonstigem Getier. Sondern wir heben unsere Augen hoch. Oh, wir machen unser Herz weit auf. Oh, und wir beten unseren Herrn einfach an. Und so gehen wir singend und lobend durch den Tag. Weißt du, das ist Gottes Rezept für dich. Er hat dir ein Rezept ausgeschrieben, wie der Herr Doktor. Nimm dreimal täglich 50 Tropfen. Und bei Gott brauchst du nicht nur 30, dreimal täglich nur 50 Tropfen nehmen, sondern bei Gott kannst du jede Sekunde alles bekommen, was du brauchst. Er hat dir alles geschenkt, er hat dir alles gegeben. Und weißt du, was er möchte? Von ganzem Herzen. Er möchte so sehr, dass wir ihm immer mehr vertrauen, immer tiefer vertrauen. Unsere Augen nicht auf den Umstand richtet, sondern zu ihm aufschauen. Zu ihm, dass wir immer mehr erkennen, dass wir aufrecht und voller Jubel vor ihm stehen dürfen. Dass sein Licht durch uns in diese Welt hinausstrahlt. Dass wir ein Segen sind für unsere Mitmenschen. Dass wir was zu geben haben. Dass wir echtes Leben zu geben haben. Dass durch uns Worte des Heils, Worte des Friedens, Worte der Auferbauung, Worte der Ermutigung kommen. Direkt vom Thron durch dich. Und warum? Nicht weil du schaffst und buckelst und machst und tust, sondern weil du aufrecht dastehst. Aufrecht in der Gegenwart Gottes, voller Jubel mit einem offenen, kindlichen Herzen, das seinem Herrn vertraut und glaubt und glücklich ist mit ihm. Und so wollen wir leben. Wollen wir das machen? Beschließen wir das ab heute? Aufrecht und mit Jubel stehen wir vor unserem Gott, schauen auf ihn und glauben und vertrauen ihm, dass er stärker ist als alles, was gegen uns gehen will. Wir sind Sieger in ihm. Amen. Ja, hast du schon eine Überdosis genommen? Nicht nur 50 Tropfen, 100 Tropfen, alles rein, was du von Gott kriegen kannst. Ja, aber wir sind die Gerechtigkeit Gottes, wie es Astrid gesagt hat. Da führt kein Weg dran vorbei. Du hast es bekommen, ja. Und das ist einfach so. Du hast es in dir. Du hast dieses Siegerleben in dir. Du hast alles in dir, was du brauchst. Und zwar, es ist letztendlich ein Wunder, du bist der Tempel des Heiligen Geistes, sagt das Wort Gottes. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist lebt in dir. Gott lebt in dir. Und damit hast du einfach alles, was du brauchst. Und da dürfen wir auch uns ja reinfallen lassen, ja, was wir vorher auch gesagt haben, wir müssen es nicht aus unserer Kraft heraus tun, wir sollten es auch nicht mehr aus unserer Kraft heraus tun, weil es ist anstrengend und es wird nicht funktionieren, aber aus seiner Kraft heraus es zu tun, mit dem Blick auf ihn, wird es funktionieren. Und ich hatte vorher so ein Bild letztendlich, wo der Heilige Geist mir einfach gezeigt hat, wir sind hier auf dieser Welt, ja, und auf dieser Welt aus menschlicher Kraft heraus kannst du schon einiges erreichen. Also aus der Kraft heraus, mit Muskelkraft und so, haben schon viele zu was gebracht, zum Milliardär und so weiter, sind alle nicht so ganz glücklich, aber sie haben schon zu was gebracht. Dann gibt es noch den nächsten Bereich, ja, das ist letztendlich der Bereich, wo auch Dämonen und so weiter sind, Hexer und so weiter, die haben schon ein bisschen mehr Power, da geht schon ein bisschen mehr. Also wenn du das mal anhörst, was so Ex-Satanisten berichten, die haben schon ein bisschen Kraft, ja, da ist schon ein bisschen mehr als auf der Welt. Aber dann gibt's Gott. Ja, und Gott steht über allem. Diese Kraft ist größer als alles. Diese Kraft ist größer als die menschliche Kraft. Diese Kraft ist größer als eine satanistische Kraft. Diese Kraft ist höher. Und mit dieser Kraft kannst du alles überwinden. Mit dieser Kraft, da kann dir nichts dagegen stehen, wo du sagst, oh ja, okay, ich muss zurückweichen. Sondern mit dieser Kraft stehst du und gehst du immer aufrecht. Weil wenn du weißt, wer in dir lebt, welche Kraft in dir ist, dann stehst du aufrecht da und dann gehst du auch aufrecht. Egal, was dir begegnet und egal, welche Herausforderung dir auch begegnet, du solltest dich niemals, niemals irgendwie drunter begeben, sondern du solltest immer in dieser Ausrichtung bleiben. Die Kraft Gottes ist in mir. Und das ist ganz wichtig, weil ich habe da so eine Parallele dann einfach letztendlich vom Heiligen Geist gekriegt. Und zwar, wir haben ja einen Körper, wir haben eine Seele, aber wir sind Geist. Und unser Geist ist geboren aus Gott, Das ist das Höchste letztendlich, was wir erlangen können, sage ich mal, ein Kind Gottes zu sein, geboren aus Gott, ja, aus seinem Samen, aus dem Wort Gottes sind wir geboren. Aus uns heraus, na, aus dem Körper heraus können wir schon einiges machen. Na, wir können 1000 Meter Lauf machen, wir können vielleicht einen Marathon machen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, kriegen wir schon was hin, ja. Aus Willenskraft, also ich nehme jetzt mal die Seele, wenn du noch einen starken Willen da dahinter hast, dann schaffst du vielleicht sogar 2 Marathon an einem Stück, ja. Wird schon ein bisschen schwieriger, ja, aber manche Leute, die sind da echt so verbissen, die kriegen mit ihrer Willenskraft einiges hin. Also mit Willenskraft noch dazu, schaffst du es noch weiter. Ja? Aber das Geheimnis letztendlich ist, weder aus der Seele zu leben, noch aus dem Körper zu leben, sondern aus dem Geist heraus zu leben. Weil das ist die höchste Ebene, die du haben kannst. Und wenn du aus dem Geist heraus lebst, ja, dann richtet sich die Seele danach und dein Körper danach. Und das Schöne ist ja, in deinem Geist ist letztendlich ist alles. Du bist in Jesus. Jesus ist in dir. In ihm ist alles. Und er hält letztendlich alles. Also in deinem Geist ist alles, was du brauchst. Die ganze Kraft, die ganze Weisheit, alles, was du brauchst. Das Einzige, was du tun musst, ist anzapfen. Nicht aus deiner Seele heraus leben, nicht aus deinem Körper heraus einfach tun, sondern einfach mal, Herr, was soll ich tun? Herr, führ du mich, ja, was Astrid gesagt hat, Demut, sich unter das Wort Gottes zu bringen. Und du wirst merken, wie es einfacher wird in deinem Leben. Du wirst merken, dass du dich nicht abrackern musst die ganze Zeit von morgens bis abends. Und am Abend denkst du dir, boah, alles so schwer, alles kaputt. Ich kann einfach nicht mehr, ja, mit deiner Seele noch da dabei. Vielleicht, weltliche Strömungen in deiner Seele drin, vielleicht Angst, Sorgen, was dich wieder letztendlich runterziehen, tut dir auch nicht gut, aber aus dem Geist heraus zu sehen, wer du bist, was in dir ist, da heraus zu leben, aus dieser Sicht heraus, ja, aus dieser Atmosphäre heraus letztendlich, daraus zu leben, das bringt dir Erfolg. Und es bringt dir nicht nur Erfolg in deiner Arbeit oder in dem, was du tust, sondern es bringt dir letztendlich auf ganzer Linie Erfolg, egal wo du hingehst. Weil nur so kannst du den Himmel auf die Erde bringen. Nur so kannst du das, was Gott für dich geplant hat, ausführen. Nur so kannst du andere Menschen ansprechen und sie werden getoucht von dir. Nur so wird dein Körper gesund. Nur so wird deine Seele heil. Nur da, wenn du oben bist, ja, wenn du oben bist, wenn du oben bleibst, nicht hochfahren musst, nicht irgendwie dich, ja, sondern du bist oben, du bist hochversetzt, von dort aus agierst du, von dort aus lebst du und von dort aus siehst du die Welt und von dort aus siehst du auch den Umstand. Und ich sag dir, da wird ein 3-Meter-Riese wird auf einmal zur Ameise, weil du es von oben siehst, ja, schon mal im Flugzeug geflogen ist alles ganz, ganz, ganz, ganz klein. Du bist noch höher wie ein Flugzeug, ja, weil du bist hochversetzt an himmlische Orte und damit wird alles andere klein. Das Einzigste, was wir tun dürfen, ja, ist oben zu sein. Die Welt, die Umstände, die Herausforderungen von oben zu sehen. Du musst dich nicht gleich aufregen, wenn dich irgendjemand dumm anspricht, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Du musst dich nicht gleich aufregen, wenn irgendwas vielleicht gerade so ausschaut, als ob es nicht funktionieren würde oder wenn du einen Fehler gemacht hast oder so. Nein, du schaust von oben und sagst, alle Dinge dienen mir zum Besten. Ich bin Sieger, ich gehe vorwärts, ich lasse mich nicht aufhalten. Gott ist mit mir, er ist für mich. Und wer oder was kann gegen mich sein, wenn er für mich ist? Nichts, es gibt nichts. Und deswegen gehe ich einfach mutig und voller Freude und voller Dankbarkeit einfach voran. Ich lasse meine Stimmung deswegen nicht irgendwo links liegen, ja, und mach mich nicht klein auch deswegen, sondern ich gehe vorwärts, weil Gott mit mir ist. Amen. Danke, Christian. Christian ist der Hammer, oder? Ich hatte so ganz viele Hausaufgaben, bevor ich hier ankomme, Videos anzuschauen und immer weiter Videos. Meine Frau und ich, wir sind uns einig gewesen, Christian ist immer on fire. Immer on fire. Ich war gedanklich heute den ganzen Tag im Hohelied. Ich weiß nicht, ich liebe das Hohelied. Das ist so das Buch, was ich am meisten in der Bibel gelesen habe. Es gibt so Leute, die sagen, das Hohelied ist so ein Eheratgeber. Das sehe ich persönlich ein bisschen anders. Ich denke, es ist ein prophetisches Buch. Es ist... einfach irgendwo reingetreten gerade. Ich persönlich glaube, es ist ein prophetisches Buch und es ist Jesus und die Braut, ja. Wenn du das Hohelied anschaust, gibt es ein paar Persönlichkeiten. Das ist Salomo, seine Freundin und ein paar andere Persönlichkeiten. Und es fängt so interessant an, ja. Das Hohelied fängt so an, es heißt das Lied aller Lieder und dann heißt es erst einmal, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Und ich finde, diese Wortwahl, die wir hier haben, ist total interessant. Es ist dritte Person Singular, ja, er küsse mich. Und dann auf einmal wird es persönlich. Wenn er dich geküsst hat, dann sagst du auf einmal, boah, deine Liebe ist köstlicher als Wein. So geht es ja weiter. Ne? Ich bin persönlich nicht so der Weinfan. Ja, ich komme aus Köln, da trinkt man eher andere Sachen. Also wenn ich Wein trinke, dann sage ich nicht, der Wein ist lieblich oder köstlich. So, ja? Für mich ist Wein so ein bisschen bitter. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was wird hier beschrieben? Deine Liebe ist köstlicher als Wein. Ja, es ist diese persönliche Erfahrung und wir wissen ja, dass seine Liebe ekstatisch ist, richtig? Dass seine Liebe atemberaubend ist, dass deine Liebe wirklich umwerfend ist, ja, und das ist diese Erfahrung, die die Braut beschreibt und dann geht's weiter, dass sie eine extreme Nähe beschreibt, ich muss mir meine Person suchen, ich nehme mal Pastor Georg, ja, und dann geht's ja weiter, dass die Braut sagt, das ist ja das Hohelied, ist ein Dialog, da sagt die Braut auf einmal, hey, an Duft gar köstlich sind deine Salben, ne, so ich rieche auf diese Distanz, kann ich Pastor Georgs Duft nicht wahrnehmen, ja, das heißt, wenn ich sagen möchte, an Duft gar köstlich sind deine Salben, muss ich ihm sehr, sehr, sehr, sehr nahe gekommen sein und das wird hier beschrieben, diese Nähe, die wir mit Jesus haben dürfen, diese Einheit, die wir mit Jesus haben dürfen, diese Gerechtigkeit, von der Astrid gerade gesprochen hat, diese Gerechtigkeit, die uns in seine Nähe gebracht hat, diese Gerechtigkeit, die uns in diese Umarmung gebracht hat, diese Gerechtigkeit, die uns in diesen Kuss gebracht hat. Deine Liebe ist köstlicher als Wein, an Duft gar köstlich sind deine Salben. Und wenn du dir das Hohelied weiter anschaust, Dann ist der nächste Vers ist so, dass die Braut sagt, zieh mich dir nach. Ja, die Braut sagt zu diesem König, zieh mich dir nach. Wir wollen in das Gemach aller Gemächer gehen. Ja, und das ist so sehr bildhafte Sprache. Und die Verheirateten unter uns wissen, was gemeint ist. Ja, bring mich in dein Gemach. Ja, wenn die Braut zum Bräutigam sagt, bring mich in dein Gemach, dann nicht um Netflix zu schauen, ja, sondern ja, bring mich in dein Gemach, sagt die Braut sagt die Braut zu diesem König und das Gemach, das Wort im Hebräisch ist eigentlich, bring mich in das Gemach deiner Gemächer, bring mich in das Allerheiligste, das ist der Ort, wo Jesus uns reingeführt hat und was die Sehnsucht der Freundin ist, ich will an diesem Allerheiligsten Ort sein, ich will an diesem Ort der Gegenwart sein, ich will dir nah sein, ich will dich erleben, ich will dich spüren und das siehst du das ganze Hohelied hindurch, also wenn du das anschaust, da gibt es so sehr, sehr faszinierte Orte, ja, so, da sagt die Braut zu ihrem Bräutigam, ich wünschte mir, du wärst mein Bruder in der Öffentlichkeit, weil dann könnte ich dich knutschen. Ja, oder dann sagt sie an einer anderen Stelle, ich will dich ins Schlafgemach meiner Mutter bringen. Also ich denke nicht, um die Gardinen zu zeigen, ja, sondern das Hohelied hindurch werden immer wieder diese ekstatischen, intimen Orte beschrieben. Und was passiert an diesen Orten? Wir sehen, dass das Austausch, das Dialog stattfindet, dass der Bräutigam zu seiner Braut sagt, hey, deine Haare, das ist ein richtig tolles Kompliment. Also ich glaube, wenn ich zu meiner Frau gekommen wäre und gesagt hätte, hey, deine Haare sind wie eine, wie heißt es dort, sind wie eine Herde Ziegen, die vom Berge Gilead hüpfen. Wird sich jede Frau drüber freuen, oder? Das sagt der Bräutigam zu seiner Braut, deine Augen sind wie Tauben. So, schielig, was ist los, ja? Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe. Oder was ich besonders liebe, dein Hals ist wie der Turm Davids, an dem die Schilde Davids hängen. Ja, tolle Komplimente, also da wird sich ja jede Frau drüber freuen. Ja? Aber wenn du dir das anschaust, es ist bildhafte Sprache, es ist prophetische Sprache. Wir sehen an diesem Ort der Intimität, der Begegnung, dass der Bräutigam über seine Braut prophezeit, sagt, hey, deine Haare sind wie eine Herde von Ziegen, die vom Berge Gileads kommen. Haare, ein prophetisches Bild auf Kraft. Der Bräutigam prophezeit über seine Braut. Du bist kraftvoll. spricht zu ihren Augen, hey, ich sehe Frieden in dir, ich sehe Gerechtigkeit in dir. Der Turm Davids, das ist das, was Astrid gesagt hat, ich habe dich aufgerichtet, mein Sieg bedeckt dich jetzt. Ja, das sind die Schilde Davids und all diese Bezeichnungen. Und irgendwann habe ich dir die Frage gestellt, wie heißt die Braut eigentlich? So, was ist eigentlich der Name? Klar, Salomo hat das Ding geschrieben und musste dann ziemlich lange blättern bis ins 7. Kapitel, um den Namen der Braut zu lesen, Sulamit. Und ich dachte mir immer so, er ist doch komisch, oder? Es ist ja ein Liebesbrief, ja? Es ist das romantischste Lied, was es gibt, laut der Bibel selbst. Und dachte mir so, wie romantisch ist es, wenn ich meiner Frau einen Brief schreibe und die ganze Zeit nur von mir rede? Also wär nicht komisch. Also ich meine, wir sind ja beigebracht worden, immer, wenn du einen Brief schreibst, oben immer den Absender. Ja, sehr, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Tobias, ja, lieber Pastor Georg, das ist ja die Art und Weise, wie wir Briefe schreiben. Und da habe ich gedacht, warum steht der Name Sulamit erst so im vorletzten Kapitel, ja, Sulamit, warum kommt der Name erst da vor? Und dann habe ich begriffen, dass all diese an diesen intimen Orten, dass da, wo der Bräutigam zu seiner Braut spricht, dass da etwas stattfindet, und zwar Transformation, Veränderung. Und dann habe ich mir bei den Namen Salomo und Sulamit nachgeschaut, was das im Hebräischen heißt, und bin vom Hocker gefallen, weil beide Namen stammen vom selben Wort ab, vom Wort Shalom. Salomo ist die männliche Endung, Sulamit ist die weibliche Endung. Und da ist mir eins klar geworden, hey, an diesen Orten der Intimität, wenn wir ein Leben in Kraft führen wollen, dann ist Ort der Intimität ist grundlegend dafür. An diesen Orten spricht er zu unserem Geist, da baut er uns auf, da prophezeit er über uns, hey, das ist das, was ich in dir sehe, das ist das, was ich mit deinem Leben vorhab, das ist das, was ich in dich hineingepflanzt habe. Dort legt er seinen Samen in uns hinein und er bewässert ihn uns mit dem Ziel, dass sein perfektes Bild in uns hervorkommt. Dass wir am Ende des Tages sagen können, hey, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Wir sind vorherbestimmt dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Richtig, Römer 8 ist es. Und das fängt an diesem Ort der Intimität an, wo wir uns hingeben, wo wir uns voll verlieren in ihm, wo wir uns auflösen in seiner Gegenwart, wo wir an seinen Füßen sitzen, seinem Herzschlag zuhören und hören, was er über uns sagt. Und da ist echte Transformation und da beginnt unser kraftvolles geistiges Leben von dem Christian gerade gesprochen hatte. Amen. Es ist wichtig, dass du nah an Gott bist. Das ist, glaube ich, wirklich so die Botschaft, die sich heute irgendwie durchzieht. Und wo ich die ganze Zeit dran gedacht haben muss, ist so, weißt du, weiß ich inzwischen so, kleine Babys, die wissen das. Die wissen, die brauchen die Nähe, die wissen das. Das ist wirklich, du hältst die und dann irgendwann, das willst du ja auch drauf hin, dann schlafen sie irgendwann ein und so. Ja? Und dann denkst du, ja, okay, jetzt schläft es, jetzt kann man es vielleicht mal irgendwie dann ins Bettchen legen und mal vielleicht anderen Dingen nachgehen. Aber nein, in dem Moment, wo du die ablegst, das merken die sofort, nee, irgendwas stimmt nicht. Matratze kann bequem sein, wie sie will, alles egal, nein, irgendwas passt nicht und dann, nee, zurück zu Mama oder Papa. Ja, und weißt du, so müssen wir bei Gott sein, wir müssen einfach wie so den Sensor haben, weißt du, den Sensor, wenn seine Gegenwart gehen sollte, weißt du, Gott entfernt sich nicht von dir, da brauchst du jetzt keine Angst haben, der will nicht, der sagt, der wartet nicht die ganze Zeit nur, wann kann ich es endlich ablegen oder so. Da passt der Vergleich nicht mehr ganz so gut. Aber weißt du, manchmal ist es so, dass wir vielleicht irgendwie, weißt du, da kommt dann dein Alltag, du kommst, der Gedanke kommt rein, das kommt rein und ja, ich muss noch das machen und meine Wäsche und hier und alles. Und dann bist du irgendwo ganz woanders. Und irgendwo merkst du vielleicht manchmal am Tag gar nicht drüber, okay, irgendwie heute Morgen war ich noch voll gut, aber irgendwann war dann nur noch Stress und hier und das, weil irgendwann ist einfach vielleicht unbewusst die Verbindung weg gewesen. Und weißt du, ich glaube, Gott möchte, dass wir das sofort merken, hey, weißt du, du musst ja auch gar nichts ändern, du musst nicht sagen, okay, jetzt darfst du nicht mehr deinen Tätigkeiten nachgehen, musst nur noch auf dem Sofa sitzen und die Gegenwart des Herrn genießen. Nein, das kannst du ja, Gott weiß ja auch, dass du Aufgaben im Leben hast, Dinge zu tun hast. Aber weißt du, er weiß, dass du das mit ihm machen kannst. Du kannst das mit ihm zusammentun. Und dann, ja, und dann musst du einfach da, weißt du, da das Gefühl für haben. Ich habe dann auch so gedacht, weißt du, Jesus muss das wirklich auch immer so gehabt haben. Weil ich, wenn du siehst, als Jesus am Kreuz war, da sagt er, ja, mein Gott, warum hast du es verlassen? Weißt du, er hat es sofort gemerkt, als Gott dann seine Gegenwart wegziehen musste, weil er diesen Kreuzestod stehen musste. Er hat es sofort gemerkt. Und das war, kurz drauf ist er auch gestorben. Weißt du, das war das, was ihn sogar letztlich ja so in den Tod oder einfach woran kann man sagen, vielleicht auch gestorben ist, dass er einfach gewusst hat, hey, mein Vater hat mich verlassen, weißt du? Und ich glaube, Gott will, dass wir das sofort merken, wenn da irgendwas, auch Dinge, die sich reinschleichen wollen, die einfach da Trennung bringen wollen, auch zwischen, ja, zwischen dir und Gott oder auch zwischen irgendwelchen Geschwistern von dir, wo du sagst, ja, okay, der hat mich schief angeguckt, was will der eigentlich? Weißt du, dass du das sofort merkst, hey, nein. Und einfach immer in dieser Gegenwart bleibst, immer da drauf bleibst. Ja, einfach wie das kleine Baby, das sagt, ey, es fühlt sich vielleicht alles schön an, aber das ist nicht das Echte. Weil ich glaube, wir brauchen ein Gespür für das Echte. Das, weißt du, kannst viel Fake in der Welt finden, viele Dinge, die irgendwie so gut, die gut aussehen, die vielleicht fast das haben, weißt du, kannst es mit Geld, kannst es mit allen möglichen anderen, kannst das, aber am Ende wird es alles nicht ausreichen. Am Ende wird es nicht das Echte sein. Und ich glaube, ja, wir kennen das Echte, wir kennen das, und ich glaube, da muss man dranbleiben, dass man weiß, hey, dass man sich nicht irgendwie so Fakes fürs Echte vormachen lässt, ja, dass man, ja, sich nicht, gibt ja irgendwie im Urlaub, kennt man das, gibt es irgendwie am Strand immer die Leute, die dir alles Mögliche verkaufen wollen, das dann wie Markenware aussieht, aber, weißt du, weißt inzwischen auch, nee, das ist es nicht, weißt du. Ja, lass dir da nichts Falsches verkaufen, lass dir nicht irgendwie was vormachen, weißt du? Ja, also ich glaube, ja, genau, einfach bleib da ganz nah dran, weißt du? Du kannst dem Herrn nicht zu nah sein, weißt du? Das ist, finde ich, auch im Hohelied. Ich meine, die Sprache wird ja dann schon sehr deutlich, wie Hutan gezeigt hat, weißt du? Und ich meine, weißt du, Gott zeigt da, glaube ich, auch ein bisschen mit, hey, du kannst mir gar nicht zu nah sein, weißt du? Es gibt nicht so eine Stelle, wo Gott sagt, okay, hier muss ich jetzt eine Grenze ziehen, hier, jetzt ist weit genug, sondern, weißt du, Gott sagt, hey, du kannst so nah wie möglich kannst du zu mir kommen. Weißt du, er ruft dich zu dir, er sagt da nicht, ja, jetzt ist mal Schluss. Weißt du, es ist auch so auch bei Eltern ist es ja so, weißt du, da gibt es zwischen Kindern, da gibt es vor allem in den ersten Jahren keine Grenze, weißt du, die schlafen mit im Bett der Eltern, da gibt es gar keine Grenze dazwischen. Und bei Gott gibt es auch keine Grenze zu dir. Der sagt nicht irgendwo, okay, hier in den Vorhöfen, da darfst du dich aufhalten, aber Allerheiligste ist für dich tabu, weißt du, das war nur im alten Bund so, dass da nur der Hohepriester rein darf. Das hatte halt wegen dem Sündenfall diese Gründe, aber das ist ja alles weggenommen. Der Vorhang ist in zwei gerissen, weißt du, der ist durchgerissen. Ja, und wenn man immer mal jemanden predigen hat, hat er gesagt, da ist auch keiner gekommen und hat den wieder zusammengenäht. Da ist keiner gekommen, der, weißt du, das, der ist in zwei, da ja, das ist offen alles. Und ja, ich glaube, da müssen wir einfach auch, wir müssen uns daran ausstrecken und auch nicht Ausreden reinkommen lassen. Also so, ja, ich habe da gerade nicht die Zeit für, ich muss dies und das machen und sowieso. Und weißt du, was könnte es Besseres geben als Zeit mit ihm? Also was könnte mehr wert sein? Und ja, also Gott sehnt sich nach unserem Herzen. Das ist so, Gott sehnt sich nach unserem Herzen. Ich hatte kürzlich irgendwie so, weißt du, es ist eigentlich verrückt, weißt du, so, dass Gott sich so verletzlich macht, dass wenn wir ihn ablehnen, dass das ihm wehtut. Weißt du, ich meine, ich denke mir so, eigentlich, wir sind ja irgendwelche Menschen, irgendwie, er hat uns zwar geschaffen und alles, aber eigentlich würde man doch denken, ja, okay, wenn, kann ihm ja wurscht sein, was wir von ihm halten, er ist Gott, weißt du, so in die Richtung. Aber weißt du, er hat irgendwie so ein Herz, er sehnt sich so nach uns, dass wenn wir ihn ablehnen und wenn Leute irgendwie ins Verderben gehen, weil sie ihn ablehnen und so, dass das ihn mitnimmt, das lässt ihn nicht einfach so stehen. Das ist nicht einfach so, dass er sagt, ja, okay, selber schuld, ja, haben sie sich halt ihr Los gewählt. Nein, das lässt ihn nicht, weißt du, und zwar, weißt du, nicht nur einfach so, okay, es tut ihm ein bisschen weh, nein, sogar so weit, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, dass er gesagt hat, hey, ich sterbe für euch, weißt du, ich sterbe für euch, die ihr mich abgelehnt habt, die ihr mich verletzt habt, ich sterbe für euch, um das wiederherzustellen. Und einfach so enorm, weißt du, dass Gott das für dich, weißt du, für dich empfindet, weißt du, für dich, das, ja, und dass wenn du jetzt sagst, okay, jedem vielleicht mal passiert so, ja, okay, vielleicht irgendwas anderes wichtiger, irgendwo, dass ihn sogar trifft, dass er sagt, hey, wow. Und weißt du, du kannst Gottes Herz bewegen, weißt du, und in beide Richtungen, du kannst natürlich so, aber du kannst auch in andere Richtungen, wenn du zu ihm kommst, wenn du dich ihm voll hingibst, weißt du, dass das ist nicht so, dass er sagt, ja, schön, ist er da. Weißt du, gibt ja manchmal so irgendwelche Leute, die irgendwie so distanzierter waren oder ja, wo man dann sagt, wenn du zu Besuch warst, ja, schön, dass du da bist, aber hat man sich, ja, war halt schön. Also. Aber weißt du, bei Gott ist es halt, ist es mehr, weißt du, der ist richtig begeistert. Das heißt, in Zephania, irgendwo heißt es, glaube ich, er tanzt und jubelt über dich, er freut sich an dir, er ist ganz außer sich, weißt du, ganz außer sich. Ja, ich glaube, das kennen wir Deutschen gar nicht so richtig, wie man so ganz, ganz außer sich sein kann. Weißt du, ich finde es immer, ich meine, ich kenne es auch so, wenn dann Leute da so, kommt mir manchmal dann gerade ein bisschen aufgesetzt vor, wenn so Leute so überschwingen, ja, so toll, dass du da bist. Ich denke mir immer, okay, was willst du mir verkaufen, aber... Und ich kann manchmal sind wir bei Gott auch so, dass wir denken, okay, der will jetzt irgendwas von mir. Ich muss irgendwas leisten. Irgendwas muss der ist so freundlich zu mir, der tut alles für mich. Jetzt muss ich schon irgendwas schaffen. Irgendwas muss ich doch finden. Aber weißt du, Gott ist einfach so. Weißt du, Gott liebt dich einfach so und er will einfach, dass du zu ihm kommst und dass du für ihn, ja, dass du da bist. Und das, was dann du ihn tun sollst oder was dein Auftrag ist, das kommt dann da eher vor. Aber weißt du, es ist, Gott hat nicht irgend so eine Agenda dahinter, dass er so, ja, das kennst du ja irgendwie auch, kennst du ja wirklich auch so Verkäufer, die halt irgendwie, die so ganz freundlich sind, die machen erstmal 2 Minuten Smalltalk und du weißt schon, da kommt irgendwas noch, da kommt irgendwas, wollen sie dir noch aufschwätzen, aber weißt du, so ist Gott nicht, weißt du, Gott sagt nicht, okay, so hat Gott die Welt geliebt, dass er euch erlöst hat und so weiter und so und jetzt hier, was weiß ich, gib mir dein Geld oder so, nein. Das ist nichts, er hat keine Agenda, weißt du, er ist hier für dich, weißt du, er ist gekommen für dich, das ist die ganze Geschichte und ich glaube, er will einfach, dass wir uns dem öffnen und dass wir einfach, ja, zu ihm kommen, genau, Amen. Alle kaufen einen Rolex, nein. Oh, Gott ist so unendlich gut, oder bist du begeistert von deinem Gott? Ich finde, wir können immer noch begeisterter sein von unserem Gott, der so gut ist, der alles für uns gegeben hat, der uns liebt, der sich nach uns verzehrt, der begeistert über uns ist. Und ja, er zieht uns wirklich in seine Nähe. Und Psalm 91 heißt es, wer im Schutz des Höchsten wohnt oder bleibt oder am verborgenen Ort des Höchsten wohnt, dann heißt es, der sage zum Herrn, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf dich. Und er möchte wirklich unsere Zuflucht und unsere Burg sein. Er möchte dein Schutz sein. Ja, wir leben in einer Welt, ich sage jetzt nicht, dass Deutschland ein sehr, sehr gefährlicher Ort ist, aber egal, wo du hingehst, er möchte, das ist eine innere Sache, ja, dass er dein Schutzraum ist, dein Ort, an dem du dich einfach immer aufhältst, an diesem verborgenen Ort. Und das Gute daran ist, dass es nicht nur in deiner stillen Zeit ist, dieser verborgene Ort, sondern an diesem verborgenen Ort, an diesem Ort mit dem Herrn sind wir immer. Und ich glaube, er sehnt sich nach einem Lebensstil, wo wir nicht das trennen, jetzt mache ich morgens meine 20 Minuten stille Zeit und dann sause ich durch meinen Tag und guck mal, dass ich alles irgendwie auf die Reihe kriege, wieder schaffe Häusle baue, sondern dass er möchte, dass wir wirklich jede Minute mit ihm leben. Und es wäre alles, was wir tun. Und ich empfinde, also ich merke, dass er das immer mehr bei mir macht. Und ich glaube, er macht das bei jedem. Er macht das wirklich bei seiner Braut, bevor er wiederkommt. Er kommt bald wieder. Ist euch das bewusst? Dass er möchte, dass wir, ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, aber ich strecke mich danach aus. Nicht nur, also nicht diese Trennung zu machen, jetzt habe ich geistliche Zeit und jetzt habe ich natürliche Zeit, sondern ich möchte ihn in meinem Boot haben und zwar bei allem, was ich mache. Ob ich natürliche Sachen mache, ob ich arbeite, Aufträge kriegen muss, egal, ja, ob ich in der Schule bin, ob ich Haushalt mache, ob ich Sachen gerne mache, ob ich Sachen nicht so gerne mache. Ich möchte mit Gott leben. weißt, ich möchte mit Gott leben. Ich möchte nicht ihn in eine Schublade stecken und dann, da bist du jetzt drin und dann mache ich meine Sachen selber wieder, sondern ich möchte ihn in allem dabei haben, weil dann ist das Leben richtig schön und ich glaube, wir wollen alle ein glückliches Leben haben. Und ich verrate dir das absolute Rezept für glücklich sein. Und das habe ich dir gerade gesagt. Ihn in alles mit reinzunehmen. Von morgens bis nachts und die Nacht auch, ja? Auf deinem Lager oder wie Hutan es so schön gesagt hat, genau, im Zimmer mit dem Herrn. Ja, du bist immer mit ihm zusammen. Er ist immer da, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst, wenn du an die Arbeit gehst, wenn du duschst. Er ist immer da. Und es gibt ein Leben, das wirklich, wirklich so schön ist und so glücklich macht, wenn wir ihn nicht ausschließen, wenn wir ihm keinen Lebensbereich vorenthalten. Auch nicht unsere Finanzen, ja, auch nicht. Egal, weißt du, welchen Bereich. Also sagen, Herr, dir gehört wirklich alles. Und ich möchte nichts irgendwie vor dir verborgen halten und für mich selber machen, weil ich weiß, dann klappt es nicht. Die Bereiche, die ich ihm vorenthalte, werden nicht gesegnet sein. Die werden menschlich gesegnet sein. Aber die Bereiche, die ich ihm gebe, werden göttlich gesegnet sein. Hast du das schon mal erlebt? Du hast ihm einen Bereich gegeben. Du hast ihm deine Ehe oder Familie gegeben. Und dann merkst du, wow, Halleluja, Gott kommt da rein und der Himmel kommt in meine Ehe, der Himmel kommt in meine Familie, der Himmel kommt an meinen Arbeitsplatz, der Himmel kommt in meine Finanzen. Weißt du, das möchte Gott, er möchte alles durchdringen, er möchte alles durchdringen, er möchte so wie er uns durchdringen möchte, Körper, Seele, unseren Geist sowieso, hat er schon durchdrungen, als wir ihn aufgenommen haben, so möchte er alles durchdringen und alles einfach mit sich erfüllen. Und dann werden wir echt den Himmel auf Erden erleben. Die Kirche betet das seit 2000 Jahren, wie im Himmel so auf Erden. Also Halleluja, ich glaube, wir sind eine der letzten Generationen. Also leben wir das doch mal, oder? Wollen wir das leben? Himmel auf Erden, in allen Bereichen? In deinem Leben? Halleluja, in allen Bereichen? Und dann noch für deine Nachbarn, für deine Nachbarschaft, auch der Himmel auf Erden? Himmel auf Erden hier in Filderstadt? Yeah, Himmel auf Erden, an deinem Ort, wo du bist, Himmel auf Erden, überall, wo du hinkommst. Halleluja, was wir bringen, der Himmel ist in uns. Wir bringen den Himmel, wo wir sind. Halleluja, seid ihr dessen bewusst, du bringst nicht irgendeine menschliche Hülle irgendwo hin, wenn du zur Arbeit gehst morgens oder wo auch immer du hingehst, sondern du bringst Gott mit. Du bringst den Himmel mit. Die Atmosphäre verändert sich, wo du hinkommst. Du bist ein göttlicher Atmosphärenveränderer. Wo schlechte Stimmung war, du kommst rein und es kann sich nicht halten. Wo negatives Reden war, böses Lästern, da kommst du rein und es kann sich nicht halten. Das geht einfach nicht, weil du da bist und weil du sagst, da mache ich nicht mit. Bei diesen Geistern, da stimme ich nicht mit überein, sondern ich rede das gut, ich rede das, was Gott sagt. Ich bin ein Ermutiger für die Menschen und ich bin einer, der wirklich die Atmosphäre von Hölle, wo sie vielleicht höllisch ist, ja, in den Himmel verwandelt. Du hast einen Auftrag, wusstest du das? In dieser Zeit einen mächtigen Auftrag. Der Leib Jesu hat einen Auftrag, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und die Menschen, weißt du, je mehr sie den Himmel sehen und schmecken, die riechen auch an dir. Und die schnuppern. Und dann riechen sie an dir und denken, Mann, das hier riecht ja wie der Himmel. Du riechst wie der Himmel. Und dann werden sie neugierig und fangen an und sagen, Marina erzählt das immer wieder so, und sie setzt sich auf irgendeine Bank und dann kommt wieder jemand, eine Person und sagt, darf ich mich zu ihnen setzen? Die haben was gerochen, glaube ich. Sie haben den Himmel gerochen. Das glaube ich wirklich. Und genau so, du hast den Herrn, du hast den Himmel in dich aufgenommen. Wir haben den Himmel in uns aufgenommen. Seien wir uns dessen bewusst, dass wir, wo wir hingehen, den Himmel mitbringen und dass wir den Himmel in jede Situation hineinbringen, wo Verzweiflung ist, wo Hoffnungslosigkeit ist, wo Tod ist, wo Trauer ist, bringst du den Himmel rein und es wird in den Himmel verändert. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ja, ich habe gerade immer diesen Satz in mir drin und ich glaube, das fasst es gut zusammen, was wir heute Abend gehört haben. Es ist alles eine Frage der Ausrichtung. Es ist alles eine Frage der Ausrichtung. Ja, Kolosser 3, Vers 1, habe ich gerade nochmal nachgeschlagen. Da heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, und das sind wir ja, ja. Das heißt, wir haben, wenn wir von Neuem geboren sind, dann haben wir dieses neue Leben, dann sind wir mit Christus auferweckt zu neuem Leben. Und Paulus sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Mit anderen Worten, richtet euch aus auf das, was droben ist. Und er sagt dann im Vers 2, sagt er, sinnt auf das, was droben ist. Das ist nochmal ein anderes Wort. Sinnt auf das, was droben ist. Richtet euch aus auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Amen. Das heißt, mit anderen Worten ausgedrückt, triff mit deinem Entscheidungszentrum, das kannst du zum Beispiel Herz nennen, ja, triff mit deinem inneren Entscheidungszentrum, triff die Entscheidung, dich auf das Richtige auszurichten. Oder genauer gesagt, auf den Richtigen auszurichten. Weil er sagt weiter, Vers 3, er sagt, denn ihr seid gestorben in Bezug auf diese Welt und in Bezug auf das Alte und in Bezug auf die Sünde und in Bezug auf den Tod und so weiter. Ihr seid gestorben in Bezug auf dieses alte Leben und jetzt gilt, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das heißt, es ist da oben in Christus. Alles, was du zum Leben brauchst, alles, was dein Leben ausmacht, alles, was Leben ist, das steht im Griechischen, steht da das Wort Zoe, ja, davon hatten wir es letzten Donnerstag, der Glory Life Schule, ja. Alles, was du in jedem Bereich, angefangen vom ganz natürlichen, materiellen, was du brauchst für Versorgung, was du brauchst für deinen Körper, damit er gesund ist, was du brauchst für deine Seele, damit sie gesund und harmonisch ist, was du brauchst für deine Beziehungen, davon hatten wir es am Sonntag, ja, was du brauchst, aber auch natürlich ganz besonders in Bezug auf dein geistliches Leben, in Bezug auf deinen geistlichen Dienst, in Bezug auf deine Beziehung zu Gott, alles, was du brauchst für dieses Leben, in diesem Leben, ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das heißt, wie zapfst du es an? Indem du dort oben eingeplackt bist. Ja? Indem du dort oben eingeloggt bist. Und das ist eine Frage der Ausrichtung. Genau, Amen, das ist Stecker. Ja. Halleluja. Marina hat den Doppelstecker. Amen. Weil in all dem, was hier auf der Erde ist, in all dem, was hier unten ist, in all dem, was hier im Natürlichen ist, auch in all dem, was auf deiner seelischen Ebene ist, ist dieses Leben nicht verborgen. Da ist es nicht, weil Paulus hat klar gesagt, denn es ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das heißt, es ist oben verborgen. Das heißt, wo findest du es? Da, wo es ist. Oben. Wie fließt es in dein Leben hinein? Indem du angesteckt bist in oben. Es ist alles eine Frage der Ausrichtung. Es ist alles eine Frage der Ausrichtung. Und deswegen ist es auch, wie Irina sagt, es ist letztendlich eben nicht entscheidend, ob du jetzt in deiner speziellen Zeit mit Gott bist oder ob du deinen alltäglichen Dingen nachgehst, sondern in jedem Fall ist es alles eine Frage der Ausrichtung. Du kannst auch deine stille Zeit machen und ständig an was anderes denken. Geht auch, hast du sicher auch schon mal gemerkt. Es ist gar nicht so schwer. Ja? Du sitzt da und plötzlich fällt dir das ein und das, ja. Und es ist alles eine Frage der Ausrichtung. Genauso kannst du in deinem Alltag, was weiß ich, Geschirr spülen oder das Wohnzimmer saugen oder so und gleichzeitig ausgerichtet sein auf das, was droben ist. Es ist alles eine Frage der Ausrichtung. Und Gott ruft uns auf, wirklich unser Entscheidungszentrum, unser Herz zu gebrauchen, die richtige Entscheidung zu treffen, immer wieder neu. Such das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn aber der Christus euer Leben geoffenbart wird, dann werdet ihr mit ihm geoffenbart in Herrlichkeit. Amen. Das heißt, dann kommt ihr hervor hier auf dieser Erde. Alles, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, die ganze Bestimmung deines Lebens, sie kommt hervor in dem Maße, wie du ausgerichtet bist, in dem Maße, wie du verbunden bist, in dem Maße, wie dieses in Christus verborgene Leben, dein in Christus verborgenes Leben in den Kanal deines Geist, Seele, Körper, Seins hineinrinnen, hineinfließen kann und durchfließen kann. Ja. Jedes Mal, wenn du dich entscheidest, dich auszurichten auf das, was droben ist, dann rinnt sozusagen etwas von dem, was droben ist, in dein Leben hinein. Weißt du, und da ist ganz egal, was du in dem Moment vielleicht spürst oder nicht spürst. Weißt du, manchmal, der Feind will dich gerne entmutigen. Du sitzt da vor dem Herrn und denkst, okay, jetzt sinne ich auf das, was droben ist. Ich richte mich aus. Und hinterher sagt dir der Feind, jetzt bist du 5 Minuten nur da gesessen und hast gar nichts gespürt. Aber weißt du, unterschätze nicht, was in diesem Moment passiert. Selbst wenn du nichts spürst, selbst wenn du nichts fühlst in dem Moment. Also, wie ist es mit dem Bräutigam? Der Bräutigam freut sich einfach, wenn die Braut da ist. Gott freut sich einfach, wenn du da bist, wenn du ausgerichtet bist auf ihn. Weißt du, der Bräutigam erwartet auch nicht von der Braut irgendwie, was weiß ich, Purzelbäume oder sonst was, sondern der... Je nachdem, ja. Aber er freut sich einfach an ihrer Schönheit, er freut sich einfach, dass sie da ist. Und genauso, weißt du, Gott freut sich einfach, dass du da bist. Und Dasein heißt, dass du ausgerichtet bist. Dass du ausgerichtet bist auf ihn. Wenn du sitzt und dich bewusst auf ihn ausrichtest, aber genauso auch, wenn du in deinem Alltag, wenn du am Steuer sitzt, im Auto sitzt und dich einfach auf ihn ausrichtest. Er freut sich, dass du da bist. Es spielt keine Rolle, was du spürst in dem Moment. Und manchmal spürst du natürlich auch was. Aber es spielt keine Rolle, was du spürst. Sondern in dem Moment, wo du dich ausrichtest, fließt etwas von dem Leben, das verborgen ist mit dem Christus in Gott, in dein Leben hinein. Und du wirst mit ihm offenbar. Das heißt, es kommt hervor durch dich. Du kommst hervor. Du wirst offenbar. Dein Leben wird offenbar. Und die Welt kriegt es mit. Amen. Halleluja. Also lasst uns immer wieder neu die Entscheidung treffen, uns auszurichten. Auszurichten auf das, was droben ist, auszurichten auf den, der droben ist. Halleluja. Lass uns das mal zum Schluss tun. Die Marina hat schon ganz gut vorgemacht. Kannst du auch machen, kannst dein entweder da einstecken oder was auch immer. Du musst nicht so machen, aber du darfst so machen. Halleluja. Auch über Livestream. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns dazu bestimmt hast, wirklich, wirklich zu empfangen, Herr, von dir, Herr, vom Leben, Herr, von Christus, Herr, dem Christus in Gott, Herr, Halleluja, zu empfangen, diese Ströme lebendigen Wassers, diese Ströme des Zoe-Lebens, Herr. Danke, Herr, dass dieses Zoe-Leben in uns immer wieder neu hineinfließt. So wie es heißt in der Haller-Übersetzung Epheser, immer neue Schübe dieses göttlichen Lebens, dieser göttlichen Kraft strömen in unseren inneren Menschen hinein, damit er dadurch stark und widerstandsfähig wird, Herr. Danke, Vater, dass diese Ströme immer wieder neu in uns hineinfließen, Herr. Danke, Herr, dass wir uns gerade jetzt, Herr, auch nochmal verbinden, wirklich mit diesem Leben, das droben ist, Herr. Oh, Halleluja. Und ich sage, Heiliger Geist, ja, blase du jetzt, Herr, blase du dieses Leben in uns an, Herr. Halleluja, fach du dieses Leben in uns an, gerade jetzt, Heiliger Geist, komm, mach dieses Leben in uns lebendig. Lass es hineinfließen, lass es durchfließen durch uns. Lass diese Substanz der Liebe, Herr, diese Substanz der Intimität mit dir, Jesus, lass sie in unser Innerstes hineinfließen. Lass uns davon satt werden, Herr. Lass uns davon essen, lass uns davon trinken. Lass uns davon voll werden. Ja, lass uns davon berauschen. Halleluja. Oi. Schickidi. Karabasika Baba. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Manche können noch ein bisschen intensiver sinnen auf das, was droben ist. Halleluja. Mit anderen Worten, du kannst noch ein bisschen entschiedener ziehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass wir in diesem Raum mit dir sind, Herr, in diesem Weinhaus mit dir sind, Herr. Halleluja, auch wenn wir lieber was anderes trinken im Natürlichen. Aber Herr, danke, Herr, dass dein Wein einfach immer gut schmeckt, Herr. Halleluja. Danke, Herr, wir empfangen, wir trinken, wir nehmen, wir lassen uns füllen, Herr. Oh, ja. Oh, noch mehr. Oh, noch mehr. Oh, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Oh, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Halleluja. Schickidi. Danke, Jesus. Raka baka baka manda karika basoko boboshika manda da da da da da da da da da. Halleluja. Oh, wir danken dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Egal, ob wir hier in diesem Raum sind oder über Livestream, danke, Herr, dass deine Ströme fließen. Danke, Herr, dass die Ströme der zukünftigen Welt fließen, Herr. Danke, dass die Ströme des Zoe-Lebens fließen, Herr. Herr, danke, Herr, dass dieser neue Wein fließt, Herr. Danke, Herr, dass diese Erfüllung fließt, Herr. Diese, oh, diese ekstatische Fülle, dieser Genuss von dir, Herr. Halleluja. Alles, was wir brauchen, Herr. Alles, was wir brauchen in jedem Bereich unseres Lebens, Herr. Alles, was wir brauchen. O rakabasika manda kitakamashika banda da da. O rababababa. Weißt du, das heißt Intensivabend hier. Halleluja. Das heißt, du darfst intensiv trinken. Du musst nicht zurückhaltend sein. Ja? Du musst ja nicht höflich sein und denken, du musst deinem Nachbarn noch was übrig lassen oder so irgendwas. Halleluja. Shakabaka baka baka rarara. Du darfst so richtig gierig sein. Positiv gierig. Oh, positiv ambitioniert. Jawohl, ich will alles, Herr. Oh, Shikabarala. Flute mich, Heiliger Geist. Oh, flute mich, Heiliger Geist. Flute mich, Heiliger Geist. Oh, Shibababa. Oh, Bababa. Oh, Bababa. Shabalabababa. Shabalabalabababa. Olo boshi bababa. Shabababa. Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und sein Banner über mir ist Liebe. Halleluja. Oh, shikabama. Shikababaramba. Ekedede. Hehe. Ho, ho. Hey. Hey. Hey. Ui. Ja, das ist für Genießer. Das ist für Genießer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Shakarababasaka. Such das, was droben ist. Halleluja. Such es, such es, such es, such es. Oh, es ist da, es ist da. Halleluja. Oh, Shakarabah. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt. Oh, mit jeder, mit jeder, mit jeder, mit jeder geistlichen Segnung. Mit jeder, mit jeder. Oh, mit jeder. Mit jeder. Da ist nichts ausgelassen. Da ist nichts ausgelassen. Oh, Shikababa. Wow, das ist Substanz. Substanz vom Himmel. Lecker, lecker, lecker, lecker, lecker. Shiki Baba. Yaka Baba. Shiki Baba. Shiki Baba. Oh, Shiki Baba. Ika Baba. Rika Baba. Oh, Halleluja. Ja, manche sind öffentliche Trinker, manche sind mehr so heimliche Trinker. Aber wie auch immer, es ist alles okay, es ist alles okay. Halleluja. Shikabababa, ikarababa, sakaraba. Ja, ja, ja, am versteckten Ort des Höchsten. Am versteckten Ort des Höchsten, da gibt's lecker. Lecker Schmecker. Oh. Lecker Himmelscreme. Halleluja. Oh, Shakama, Ikarababa. Oh, yes, yes, yes, yes. Oh, intoxicating. Halleluja. So sagt man so schön auf Englisch, intoxicating. Oh, it's intoxicating. Shakababa. Das heißt, es berauscht dich. Es berauscht dich ekstatisch. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Schaka. Oh, wir sind im Raum des Geistes. Halleluja. Wir sind im Raum der Herrlichkeit. Wir sind im Raum von lecker, lecker, schmecker, schmecker. Schubidubi, Schaka, Schaka. Rakabaka. Ikidadadada. Hoko, doko, doko, doko. Shikibaba. Oh, der Raum von Shikibaba. Oh, der Raum von Shikibaba. Oh, Shikibaba. Oh, more Lord. More Lord. More Lord. Ja. Yeah. Ja, das darf man sich schon mal gönnen, wirklich. Das darf man sich wirklich schon mal gönnen. Ja. Wir sind unter uns, also. Es gucken nur 100 Leute über Livestream zu, aber wir sind völlig unter uns. Ja, ich lade dich ein, auch über Livestream. Geh rein, geh rein, geh rein. Trink, Brüderchen, trink. Halleluja. Lass die Sorgen zu Hause. Sinn auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Mhm. Auf der Erde sind Sorgen, auf der Erde sind Ängste, auf der Erde sind Probleme. Aber da sinnst du nicht drauf, sondern du sinnst auf etwas anderes. Mhm. Du sinnst auf das verborgene Leben in Gott. Oh, Shiki Baba. Ja, einige haben echt eine gute Zeit hier. Halleluja. Oh, Schicki. Danke, Jesus. Das ist alles eine Frage der Ausrichtung. Mhm. Das ist alles eine Frage der Ausrichtung. Ja. Manche sind schneller unterm Stuhl als andere, manche sind trinkfester. Manche sind trinkfester, manche. Je nachdem. Halleluja. It's all good, it's all good. It's all good. It's all good. It's all good. It's all good. It's all good. Shiki. Shiki Baba. Ai. Halleluja. Gloria, das ist intensiv. Intensiver Wein, ja, sein Wein hat einen intensiven Geschmack. ist was für Kenner. Ja. Halleluja. Preist den Herrn für vom Geist geführte Beamer, Leute. Halleluja. Wir genießen deine Gegenwart, Herr. Wir genießen dich, Jesus. Wir genießen dein Leben, Herr. Wir genießen es verborgen mit dir, am versteckten Ort des Höchsten, mit dir, Herr, direkt von den Quellen des Himmels zu trinken, Herr. Direkt aus den Quellen der Herrlichkeit zu trinken, Herr. Danke, Jesus. Ja, wir fühlen uns wohl. Ja. Also insgesamt würde ich sagen, die meisten hören sich so an, wie wenn sie sich wohlfühlen würden. Ne? Es hört sich nicht schlecht an. Ich weiß nicht, wie es sich für euch über Livestream anhört, aber hier ist eine Atmosphäre allgemeinen Wohlbefindens. Halleluja. Ai. Wow. So gut. So gut. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wollen wir so nebenbei so mal geben zwischendurch, okay? Das Wort sagt ja, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also glaube ich, sind wir in einer guten Haltung momentan im Wesentlichen. Also lasst uns einfach geben, lasst uns vom Heiligen Geist führen lassen.